Deutschlandfunk, Rock etc. Das Spiel mit Verkleidungen, Maskeraden auf der Bühne sind ein uraltes Stilmittel. Es gibt eine amerikanische Band, die sich seit mehr als 30 Jahren konsequent verhüllt. Niemand im Publikum weiß bis heute, wer sich hinter den Masken verbirgt. Das kontinuierliche Theater mit der selbstgewählten Anonymität ist sicherlich ein Teil des Erfolgs von The Residents aus Kalifornien. Peter Krause bekam deshalb für die folgende Sendung auch keinen der Musiker, sondern den offiziellen Sprecher für die Band zu Gesicht. Niemand lauert ihnen heute mehr auf, um herauszufinden, wer sie sind. Sagt Homer Flynn, der Manager von The Residents, ohne Bedauern. Denn früher versuchten neugierige Fans die kalifornische Band, die es schon seit 1972 gibt, überall hin zu verfolgen. Ihr Name bedeutet übersetzt die Ortsansässigen, aber bis heute weiß keiner, wer sie sind und wo sie wirklich wohnen. Versteckt hinter bizarren Kostümierungen drehen die Künstler dem Musikmarkt eine lange Nase. Alle Platten und CDs entstanden ohne die Unterstützung großer Firmen. Wie soll man auch ein Produkt ohne Gesicht vermarkten, eine Band, die keine Interviews gibt und der es egal ist, was man über sie schreibt? Die Verschleierung blieb bis heute perfekt. Das Kunstphänomen The Residents erscheint immer wieder in neuer Verkleidung. Die Identität wird nie gelüftet. Da noch nie jemand die Gesichter der Musiker gesehen hat, kann auch nie jemand den Vorwurf erheben, die Band bestünde aus lauter alten Säcken, die schon längst in Rente gehören. So bleibt das Image der Residents immer gleich, wie Homer Flynn, Sprecher und Manager der Gruppe, bestätigt. The Residents are kind of like Mickey Mouse in that way. I mean, how old is Mickey Mouse? You look at Mickey Mouse and he looks exactly the same now as he did in the 1930s. And the Residents kind of have that same thing. Die Residents sind ein bisschen wie Mickey Mouse. Wie alt ist Mickey Mouse jetzt? Er sah in den 30ern schon genauso aus wie heute. Und bei den Residents ist das so ähnlich. Am Anfang hörte sich alles noch harmlos an. Ideen und Sounds purzelten durcheinander. Ein ganz und gar normaler Chorgesang wird begleitet von einer einsamen Trommel. Die Bilder aus der Anfangszeit der Residents zeigen langhaarige Hippies mit Sonnenbrille und Trenchcoat. Noch nicht wirklich vermummt, schauen sie etwas schüchtern in die Kamera. Für den radikalen Kontrast auf diesem frühen Residents-Bild sorgt allerdings eine Sängerin namens Peggy Honeydew. Sie steht im engen Mae-West-Kostüm mit riesigem Hut am Mikrofon und könnte problemlos einen Western-Saloon zum Kochen bringen. Das seltsame Bild rundet ein Trommler in Parade-Fantasie-Uniform ab. Er wirkt, als habe man ihn fälschlicherweise von einem Kostümball geholt und in ein Rockkonzert gesteckt, also dahin, wo die Residents 1972 aktiv waren. No, no, no. Never a word from this Mortimer's nerd. They've never really been rock and roll. I never have good answers for these questions. People ask me, what kind of music do they play? Sie waren nie wirklich eine Rock- oder Rock'n'Roll-Band und ich wusste nie, was ich antworten sollte, wenn man mich gefragt hat, was die Residents für eine Musik machen. Ich würde sie eher als DJs bezeichnen. Die Residents sind Leute, die so tun, als wären sie Musiker und sie benutzen verschiedene Technologien und Medien, um Musik zu manipulieren. Sie waren schon Performance-Künstler, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Die Platte, auf der diese schrille Version des Lee Hazlewood Nancy Sinatra Hits These Boots Are Made for Walking erschien, hatte den bescheidenen Titel The First Album by North Louisiana's Phenomenal Pop Combo. Die Residents bedienten sich nicht nur beim Ruhm der Beatles, sondern sie stahlen auch gleich noch das Cover der ersten in den USA erschienenen LP der Vier Pilzköpfe und machten sich einen Spaß daraus, deren Fotos zu verunstalten. Die Gesichter der Fab Four wurden zwar mit Feder und Tusche leicht verändert, blieben aber noch gut erkennbar. Die Beatles reagierten gelassen darauf, ihre Plattenfirma nicht. Sie setzte ein vorübergehendes Verbot des Covers durch. Ästhetisch gesehen blieb alles andere jedoch Beatles-mäßig. The Residents waren Paul McCrawfish, John Crawfish, George Crawfish und Ringo Starfish. Eine geniale Idee, die die Gruppe bekannt machte und die gleichzeitig für die verrücktesten Gerüchte sorgte. Die Beatles hätten sich wiedervereinigt, hieß es sogar. Mit Meet the Residents war der spezielle Sound geboren, eine bis dato unübliche Mischung aus verfremdeten Stimmen, nervigen Gitarren, albernen Chören, rhythmischen Arien und nervösen Geräuschexzessen wurde fortan zum Markenzeichen der Band. Doch zwischen den alles andere als eingängigen Stücken finden sich immer wieder kleine Ohrwürmer, nette, einfache Melodien. Der bunte Stilmix bekommt bald auch ein visuelles Pendant. Extrem farbige Shows, voller schriller Verkleidungen, skurriler Bühnenbilder und seltsamen Dia- und Videoprojektionen. Den Musikern gefällt es, die Fans zum Narren zu halten. Sie verstecken sich hinter grellen Kostümen, die immer ausgefeilter werden. Mal sehen sie aus wie Mumien, mal wie Skelette oder wie bunte Zirkusclowns. It creates a certain facade in a way that I think allows a lot of freedom. Es erzeugt eine Art von Fassade, die einem sehr viel Freiheit gibt. Je länger die Residents unerkannt bleiben, desto mehr wuchern seltsame und wilde Gerüchte. Und da keines davon jemals von den Residents kommentiert wird, sorgen die Fans weltweit für immer neue, aberwitzige Schlagzeilen. Das folgende Album, The Third Rock'n'Roll, sorgt für einen Eklat. Das Cover, auf dem Hitler, Eva Braun und ein mit Hakenkreuzen verzierter Wald zu sehen sind, fiel sehr schnell der Zensur zum Opfer. In atemberaubendem Tempo ritten The Residents auf dieser Platte durch die Geschichte der Popmusik. Zerfrästen und zitierten die Box Tops, The Cream, die Beatles, Chubby Checker, Them, die Beach Boys und Iron Butterfly. Und aus einer Stummfilmmelodie schält sich sogar Light My Fire von den Doors heraus. Musik Um Third Russian Roll zu promoten, drehten die Multimedia-Musiker aus Kalifornien ein bizarres Video, das heute in der Sammlung des Museum of Modern Art in New York zu sehen ist. In einem mit Zeitungspapier dekorierten Raum laufen Gestalten herum, die ebenfalls völlig in Zeitungspapier eingewickelt sind. Die Residents experimentierten schon mit visuellen Effekten, Verkleidungen, Licht und kunstvollen Dekorationen, bevor andere Bands anfingen, dieses Prinzip kommerziell zu nutzen und MTV eine Plattform dafür bot. Doch zwischen einem Residence-Video und den Clips anderer Musiker liegen Welten, wie Bandmanager Homer Flynn bestätigt. I think they find music videos pretty funny now, but I don't think that they see very much in there. Ich glaube, sie finden die Musikvideos heutzutage ziemlich lustig, aber es gibt nicht viel darin, was sie an sie selbst erinnert. Die Musikvideoszene hat sich, seitdem die Residents vor 30 Jahren Clips gemacht haben, radikal verändert. Damals war alles viel experimenteller. Heute geht es nur noch darum, ein Produkt zu verkaufen. Es steckt eine ganz andere Haltung dahinter. Auch wenn das Plündern bekannter Hits und Pop-Meilensteine bei den Residents im Ergebnis oft so klingt, als würden sie Leichenfledderei betreiben und mit Vorliebe beliebte und bekannte Songstrukturen zerstören, so ist das nur oberflächlich betrachtet richtig. Denn mit ihrer Art der Interpretation erweisen sie den Originalen eigentlich nur die Ehre, die ihnen gebührt, wie Homer Flynn bekräftigt. For instance, like the Elvis material. Zum Beispiel das Elvis-Material. Für die Residents war das eher eine Hommage an Elvis als eine Parodie. Elvis hat sich ja selbst in seinem späteren Leben zum Affen gemacht. Und jeder, der ihn imitiert, wirkt deshalb so, als würde er ihn parodieren. Yeah. Das Live-Sampling, das Covern bekannter Songs, ist ein immer wiederkehrender Teil der Residenz-Arbeit. Auch im Visuellen gibt es Wiederholungen. Ein Element, das sie seit Jahren immer wieder verwenden, ist zu einer Art Logo der Gruppe geworden. Eine riesige Pupille mit Zylinderhut, die sie sich als Kopfbedeckung aufsetzen. The reason that it's still there more than anything else, I think, is because it's become a symbol in a way for the residents. I mean, it's like any kind of trademark. Das Auge ist deshalb noch vorhanden, weil es mehr als alle anderen Verkleidungsteile zum Symbol für die Residence geworden ist. Es ist eine Art Warenzeichen, wie bei Marlboro oder Ford. Wenn du es siehst, denkst du sofort an die Residence. Unsere Kultur liebt es, wenn etwas sich durch Symbole ausdrückt, wenn kleine Informationshäppchen sofort eine große Idee vermitteln. Das funktioniert bei den Residence genauso wie bei General Motors. Die Residents haben sich eigentlich immer als eine Art Spiegel begriffen, der das Leben, dieses Irrenhaus, reflektiert. Und sie drehen die Beobachtungen um und geben sie zurück. Das Auge ist das Symbol dafür. The Residents spielen mit den Mechanismen des Musikmarkts, der sie an den Rand drängt. Sie erfinden Mini-Opern und kleine Arien, leihen Lieder auf langweilige Art herunter, kreieren Ballettmusik, samplen Klassik, Pop, Rock und Avantgarde und lassen das Ergebnis als Gesamtkunstwerk auf ihr Publikum los. »1979 erschien Eskimo, ein Album, das von jeglicher Songstruktur losgelöst ist und lediglich aus Klanglandschaften besteht. Es ist die Geschichte des Walfangs und erzählt vom Leben der Eskimos. Erstaunlicherweise wurde die LP ein Verkaufsschlager. Über 60.000 Kopien wurden innerhalb von 6 Jahren verkauft. Für ein Independent-Produkt eine selten erreichte Verkaufszahl. Spätestens bei Eskimo wurde auch hörbar, wer für den insektenartigen Sound an der Gitarre sorgte. Es war Philip Charles Littman, alias Snakefinger. Und wer als Gastmusiker an Projekten teilnahm, wie der Ex-Henry Cow-Drummer Chris Cutler und der Frank Zappa-Keyboarder Don Preston, durfte das auch bekannt geben. Auf Eskimo ließen sich die Residents zum ersten Mal mit den Augäpfeln abbilden. The album is not cold emotionally. I mean, it's meant to feel cold in terms of alienation. Eskimo ist kein gefühlskaltes Album. Es geht zwar um Entfremdung und Distanz, aber es gibt auch sehr viel menschliche Wärme. In der Geburtsszene zum Beispiel, obwohl es da eigentlich um etwas sehr Grausames geht. Wenn man bedenkt, wie Eskimos mit weiblichen Babys umgegangen sind, sie haben sie nur am Leben gelassen, wenn es bereits einen Jungen gab. In ihrer Gesellschaft waren die Männer wichtiger, sie waren die Jäger. Und sie wollten nicht, dass es zu viele Mädchen gibt, denn das hätte ihre Kultur belastet. Bei den Residents weiß man nie, in welche Richtung es weitergehen wird. Melodien, Kakophonien, Hommagen, Samples oder Coverversionen. Die Band machte immer, was ihr gerade gefiel. Auf die Reaktionen ihrer Fans nahm sie keine Rücksicht. Hatten diese sich gerade an etwas Neues gewöhnt, konnte die nächste Scheibe schon wieder ganz anders klingen. The Freak Show zum Beispiel haben sie 1994 als CD-ROM veröffentlicht und The Residents Have a Bad Day als CD-ROM-Spiel, für das sie sogar mit Preisen ausgezeichnet wurden. Ihre eigene Vermarktungsfirma Cryptic Corporation beliefert Medien und Fans zwar mit Informationen, aber die Anonymität der Mitglieder wird nie in Frage gestellt. Eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte kann dadurch nie stattfinden. Manager und Sprachrohr der Gruppe, Homer Flynn, sieht das mit einem ironischen Blick. Just think about Kiss for a moment. You know, I mean, who ever thought that it was a good idea for Kiss to show their faces? It's kind of like everybody goes, oh, if you put it back on, you know. Man denke nur an die Gruppe Kiss. Wer hätte jemals gedacht, dass es eine gute Idee wäre, wenn sie endlich ihre Gesichter zeigen würden? Jeder würde doch sagen, oh, setzt lieber eure Masken wieder auf. Mehr als 40 kleine Tracks mit der Musik ihrer Lieblingswerbespots, natürlich auf ihre typische eigenwillige Art und Weise, haben The Residents für das Commercial-Album zusammengestellt. Synthie- und Keyboard-Sounds ohne viel Bombast und fast ohne die übliche verfremdete Stimme bestimmen das neue Werk The Residents. Das Leben als unerkannter Musiker, Kunststudent, Schauspieler oder Videokünstler ist trotzdem nicht leicht. Denn die Kostüme, die manchmal sehr schweren Verkleidungen und das ewige Rätselraten, wer sich dahinter verbirgt, haben schon für viele Diskussionen innerhalb des Projekts The Residents gesorgt. They've certainly talked about taking off the masks at times. I mean, there have been times when they felt like the whole situation of who are the residents. Sie haben sich natürlich schon manchmal überlegt, die Masken abzunehmen und ihre Identität zu lüften. Vor allem dann, wenn mal wieder zu viel darüber spekuliert wurde, wer die Bandmitglieder sind. Denn die Residents hatten nie die Absicht, durch die Maskerade so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Eigentlich wollten sie dadurch nur mehr Freiheit haben. Aber sie haben die Masken nicht abgesetzt, denn inzwischen wäre das Ende der Gruppe. Thank you. Es ist alles vorhanden, was eine schrille Bühnenshow ausmacht. Glitzerkostüme, Neonlichter, fratzenhafte Masken, fluoreszierende Kleider und manchmal einfach nur seltsame Umhänge, die jeden Schritt zu einem Abenteuer machen. Fast wie beim Triadischen Ballett des Bauhauskünstlers Oskar Schlemmer aus den 20er Jahren geben die Kostüme vor, wie sich die Künstler auf der Bühne bewegen können. Toby Dammit, Ex-Musiker bei Iggy Pop, spielt seit ein paar Jahren Keyboard bei den Residents und hat schon manch leidvolle Erfahrung mit dem Mummenschanz gemacht. Everybody traveling in the operation is in costume. Alle, die hier mitmachen, sind verkleidet. Manche Kostüme sind einfach, manche sehr kompliziert zu tragen. Aber auf jeden Fall verursachen alle ungeheure Probleme auf der Bühne. Sogar auf die Toilette zu gehen ist schwierig. Ständig rempelt man sich an. Man sieht nicht, wo man gerade hingeht. Man muss permanent dumme Situationen überstehen. Die Mechanismen der Vermarktung und der Popularität sind bei den Residents außer Kraft gesetzt. Eine Band, die 4 Jahre lang keinen Tonträger auf den Markt wirft, gerät normalerweise schnell in Vergessenheit. Nicht so die Residents. Als sie mit ihrer Bibelstory Wormwood 1998 auf Tournee gingen, waren die Säle überall ausverkauft. The whole album of Bible stories was, I mean, those were a lot of really bloody stories. Die Bibelgeschichte beinhaltet ziemlich viele blutrünstige Geschichten. In Amerika wurde die Bibel von rechtsgerichteten Extremisten vereinnahmt und die interpretieren die Bibel so, wie sie wollen, also sehr eng. Als die Residents mit dem Projekt anfingen, hatten sie schon etliche dieser seltsamen, dunklen Bibelgeschichten gehört. Und je mehr sie darüber recherchierten, desto faszinierter waren sie davon. Denn die Bibel ist nicht dieses schöne Buch über Liebe, Gottesfurcht und so weiter, was uns die extremen Christen immer weismachen wollen, sondern sie deckt wirklich das gesamte Gebiet menschlicher Erfahrungen ab. Man kann einerseits Gleichnisse und Erzählungen über Christus darin finden und andererseits die unglaublichsten und seltsamsten Geschichten. Und den Residents hat es Spaß gemacht, diese Seite der Bibel hervorzuheben, die sonst heute immer gerne verdrängt wird. Gott Sodom verlässt, flieht Lot mit Frau und Töchtern aus der Stadt. Seine Frau dreht sich um und erstarrt zur Salzsäule. Kurz darauf wird Lot von seinen beiden Töchtern verführt. Da er betrunken war, kann er laut Bibel nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Ezekiel wird von Jahwe erniedrigt. Er muss Brot, das aus seinen Exkrementen gebacken wird, essen und 13 Monate auf seiner linken Seite liegen. Die Bibel ist voll von ähnlichen Sex- und Crime-Stories. Auf Wormwood haben The Residents 20 davon in Musik verpackt. Ursprünglich sollte Toby Dammit sogar Jesus verkörpern, was aber nicht mehr auf die Platte genommen wurde. Ich überlegte mir, was für eine Christusperson ich darstellen sollte. Und als ich dann anfangen wollte, fragte man mich, ob ich wie ein kleiner Junge singen könnte. Also wie Jesus als kleiner Junge. Und so sang ich den jungen Jesus mit meiner Falsettstimme. Diese grausamen, sehr furchterregenden Texte mit Knabenstimme, was ich ja sehr gut kann. Das hat mich völlig umgehauen. Jedes Projekt ist anders. Das vorige Album der Residents basierte auf Bibelgeschichten. Sie waren vor allem stark an den dunklen und seltsamen Geschichten interessiert, über die heute niemand spricht. Bei Demons Dance Alone gab es dagegen keine spezielle Idee, außer, dass es eine Sammlung von Songs werden sollte. Denn so etwas hatten sie lange nicht mehr gemacht. Aber während sie daran arbeiteten, entwickelte sich ein Konzept. Das Leben könnte so schön sein, wenn ich nur ein bisschen größer wäre und noch nicht so alt oder mein Bein nicht verloren hätte, singt Mr. Wonderful, einer der vielen traurigen Typen auf der letzten, der aktuellsten Residents-CD, Demons Dance Alone. Mit dem dämonischen Programm ist die Band aus San Francisco auch live unterwegs gewesen. Doch die Zuschauer strömen nicht mehr so zahlreich zu den Shows. Homer Flynn weiß wie üblich, welche Geister das Stück inspirierten. It's about personal demons. You know, everybody has their personal demons, whether those demons cause them to. Es handelt von persönlichen Dämonen. Jeder hat sie. Sie verleiten zu Ehebruch, Alkoholmissbrauch oder dazu, seine Steuererklärung zu fälschen. Jeder trägt auf die eine oder andere Weise Dämonen mit sich herum. Und darum geht es auf dem Album. Und wie verschiedene Personen damit umgehen. Manche beten sie an, andere benutzen sie und manche tun so, als gäbe es sie nicht. Thank you. Das Spektakel ist nicht mehr so dick aufgetragen wie noch bei Wormwood. Weniger Requisiten, weniger Farben, weniger Effekte werden benutzt. Manches ist fast minimalistisch. Ein kleines rotes Teufelchen mit Trompete springt auf der Bühne herum und beleuchtet mit zwei großen Taschenlampen eine Szenerie, die aus NATO-Tarnnetzen besteht. Sogar die eng um Keyboards und Synthesizer herumstehenden vier Musiker sind in diese Dinger gehüllt und sorgen dafür, dass jede Bewegung unbeholfen wirkt. Zu ihrem Spiel tauchen die Hauptdarsteller auf. Zwei tanzende und singende Figuren mit fratzenhaften Masken, ein Paar, das sich anzieht und abstößt und mit dramatischen Gesten im Halbdunkel agiert. Mit dem letzten Album Demons Dance Alone wollten sie wieder poppiger sein und haben sich dadurch etwas mehr der Musik angenähert, die sie früher gemacht haben. Das Album sollte einfach sein und Spaß machen. Es sollte kein großartiges und wichtiges Konzeptalbum werden, sondern nur eine CD mit Songs. Und letztlich handelt es von Verlust. It's not like a hammer over the head, like it's not full of anger or full of, you know, it's not obnoxious or anything. Es ist eine sehr ungewöhnliche Show, aber nichts Beängstigendes. Die Songs sprechen die Gefühle der Zuschauer auf eine sehr seltsame und überraschende Weise an und manche meinen, das Programm bezieht sich auf das Attentat in Manhattan, aber ich sehe da keinen Zusammenhang. Den Residents, den letzten Unbekannten des Musikmarktes, die Masken vom Gesicht zu ziehen, wäre ungefähr so, als würde man seinen Kindern erzählen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Genauso unwirklich wie das Weihnachtsmärchen sind die Shows der Residents. Ein großes, farbenfrohes Musikvideo, das eine skurrile Mischung aus Science-Fiction, Komödie, Musical, Rockoper und Drama bietet. Und das seit mehr als 30 Jahren. Die Kontinuität haftet auch ihrem Sound, dieser Mischung aus Noise, Collage und Ohrwurm an. Was hat sich dann überhaupt verändert? If anything, they feel like they've become more conservative, but reality has become conservative so much faster than they have that they're still kind of seen as out there, but they feel like they're more conservative than they used to be. Wenn überhaupt, dann haben sie das Gefühl, konservativer geworden zu sein, aber die Welt ist ja schneller konservativ geworden als die Residents. Passing by, Das war Rock etc. mit einer Sendung über die kalifornische Band The Residents von Peter Krause.